Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 4, 2013. Mensch, das war ja auch die Woche so eine richtig, so richtiger, naja, Wechsel zwischen warm und kalt draußen. Und ich weiß gar nicht, ob das, naja, deswegen habe ich natürlich mal wieder eine Erkältung eingefangen, ja, ist ja klar. Ich hoffe, ihr hattet da, was Erkältungen angeht, eine bessere Woche. Und, mal gucken, ob ich mir noch die Seele aus dem Leib huste. Ne? Vor Zorn oder Wut oder Angst dürften auch die Seelen der Mobilfunknetzbetreiber in den USA jetzt langsam entfleuchen. Denn ein Mini-Mobilfunknetz wurde für Google genehmigt. Und zwar in Mountain View natürlich. Die Teilnehmerzahl soll aber bei nur etwa 200 liegen. Ich schätze mal, das ist einfach ein Testnetz. Die Genehmigung, wie gesagt, ist erteilt worden durch die entsprechende Stelle in den USA. Allerdings war da in der Presse zunächst aufgetaucht, dass Google jetzt ins Mobilfunknetzgeschäft einsteigen will. Ja, ich glaube, das kann man dann erstmal abhaken. Interessant ist allerdings, was wird mit diesem Netz gemacht, das weiß man noch nicht genau. Wie gesagt, so die Teilnehmerzahl deutet eher auf ein Testnetz hin, um zum Beispiel neue Geräte testen zu können. Aber jetzt kein spezielles, Netz, selbst für die Mitarbeiter von dem Mountain View Komplex wäre das zu klein, dieses Netz. Also ist schon ziemlich verworren, deswegen denke ich mal, das ist ein Testnetz, aber nichts Genaues weiß man nicht. Mal sehen, vielleicht macht es ja Google doch noch möglich und bringt ihr eigenes Netz in den USA raus. Immer wieder ein großes Problem mit den Android-Geräten, dass eben die Vorgaben von den Netzbetreibern so sind, dass Android doch in einigen Punkten eben verändert werden muss, dass der entsprechende Netzbetreiber das dann tatsächlich auch bei sich verkauft. Und das ist immer ein großes Ärgernis. Auch ein ziemlich großes Ärgernis ist momentan Frankreich, was Steuerpolitik angeht, aber das hat wohl einen anderen Hintergrund. Frankreich will jetzt eine Steuer auf Nutzung persönlicher Daten im Internet. Damit wären natürlich Firmen wie, dreimal dürft ihr raten, Google, stark davon betroffen. Eigentlich jede Firma, die Geld verdient über Werbung, wäre davon eigentlich betroffen. Und diese Firmen müssten dann eben Steuern zahlen. Ich finde, es ist schon lächerlich, was Frankreich da probiert. Es ist offensichtlich, dass es da drum geht, Google zu schröpfen, und auch andere Firmen übrigens zu schröpfen, die in diesem Bereich tätig sind. Man wirft ja Google vor, Steuerflucht zu betreiben. Übrigens auch Amazon und Facebook. nur ist das momentan eben gesetzlich gesehen keine Steuerflucht, sondern ein ganz normales Geschäftsgebaren, dass man zum Beispiel eben seine Hauptstelle oftmals in Irland hat, weil dort eben die günstigsten Bedingungen herrschen. Ja? Und von Steuerflucht kann ich da eigentlich kaum reden. Ja? Genauso könnte man sagen, Astra, der Betreiber von den Astra-Satelliten, würde eine Steuerflucht betreiben, nur weil er in Luxemburg sein Geschäft hat, aber in ganz Europa eben seine Programme verteilt. Also ich finde es ziemlich weit hergeholt. Schließlich gibt es eben solche Regelungen und die sind nicht illegal. Was jetzt hier probiert wird, ist, dass offenbar keine rechtliche Handhabe gegen solche Firmen besteht. Und jetzt probiert man eben durch solchen gefährlichen Steuern das hereinzubekommen, weil das wird natürlich auch andere Firmen betreffen und würde natürlich das Wachstum des Internets in Frankreich zum Erliegen bringen. Vielleicht ist das die Intention von der französischen Regierung zurzeit, weil das Internet auch als Sicherheitsrisiko an allen Ecken und Enden gesehen wird. Ja, und da wäre es am liebsten, wenn man das verdammte Internet endlich abschalten könnte, ja? Dann könnten die Staaten endlich mal wieder Staaten sein und Sachen machen, ja, und dass es gleich rauskommt über Twitter. Frechheit, ne? Ja, aber das Problem wird eben sein, dass die Wirtschaft da ziemlich weit nach unten ziehen würde. Ich weiß nicht, ob sie das bedacht haben. Und naja, dort wird sicherlich keiner mehr irgendeinen Dienst aufmachen und auch keiner mehr dann für Frankreich anbieten. Also eine Einigung auf jeden Fall ist hier wegen dem eigentlichen Problem nicht in Sicht. Deswegen hier groß die Ansage, dass eventuell eine Steuer für gewerbliche Nutzung persönlicher Daten gemacht oder eingenommen werden sollen. Na gut, dann haben wir bald wieder, was weiß ich, für Steuern zahlen, ja, vielleicht eine Mailsteuer pro Mail, ja, oder Pauschale. Jeder Bürger muss 20 Euro Mailsteuer pro Monat zahlen, ja. Kann ja E-Mails verschicken. Geht ja nicht, dass man einfach E-Mails kostenlos verschicken kann, während Briefe Geld kosten, ja. Unglaublich! Scheiß Internet! Da kann man schon die alten Säcke so vorstellen, wie sie dort so sitzen und sich genau solche Diskussionen liefern, ja. Das böse Internet, da kann man ja Sachen für lau machen. Unglaublich. Das darf nicht sein. Ja, dann noch eine schöne Sache. Ich weiß nicht, wie oft in der Presse negativ über Google Plus geschrieben wurde. Ist ja eh niemand dort, ne? Tja, sieht aber so aus, als ob als ob Google Plus mehr als Twitter und YouTube Aktivität verzeichnet. Denn jetzt ist hier eine interessante Statistik herausgekommen, die ist von Forbes, ja, hier gezeigt worden. Und die zeigt eindeutig Facebook Platz 1 mit einem ziemlich großen Vorsprung, ja. Als zweiter kommt Google Plus zum Tragen, und zwar in der aktiven Benutzung. Ja. Und als Platz 3 YouTube, ziemlich gleich auf mit Twitter. So, also, wer nochmal behauptet, Google Plus, da wäre nichts los, da kann ich nur sagen, dann holt euch neue Freunde. Da ist auch was los. Oder geht mal von einem Freunde-Denken weg. Das ist nämlich nicht Facebook, sondern da kann man auch Nachrichten, Infos und so weiter bekommen, wenn ihr die entsprechenden Seiten, ja, auch Webseiten können dort ihr Google Plus Account haben, eben dort eintragt in eure Circles, in eure Kreise, ja, also befreundet sozusagen. Denn Google Plus ist nie dafür da gewesen, nur seinen besten Kumpel da reinzumachen. Vollkommen ein Hahn herbeigezogen. Und deswegen denke ich, ist da auch, wird das auch ein bisschen verkannt. Dennoch, ja, eindeutig Platz Nummer 2. Und das soll heißen, Google Plus geht's gut und die Google Plus Integrierung wird weitergehen. So viel zu dem Thema Geisterstadt, ne? Und ja, ne? Wer wirklich was sehen will, da kann ja auch mal die Mädels von AKB 48 followen. Die sind nämlich allesamt geschlossen bei Google Plus, und nicht nur die, auch die SKE 48. Das sind so japanische Girlgroups, und die posten, was das Zeug hält. Das ist ja unglaublich, was die am Tag posten. Die müssen wahrscheinlich jemand speziell dafür abgestellt haben, hier auf Google Plus Sachen zu posten. Wow, nicht schlecht. Ja, dann, was war noch die Woche sehr, sehr ärgerlich? Also ich habe gedacht, ich habe mich verlesen, ich habe das irgendwie gar nicht zuerst mitbekommen, denn Space Night, die Space Night vom Bayerischen Rundfunk läuft auch auf den Spartenkanälen vom Bayerischen Rundfunk. Schon viele Jahre habe ich dort ganz tolle Videos geschaut, ja, nachts nochmal zum Abklingen, zum Ausspannen. Wie oft kam ich von der Disco heim, hab mir noch schnell Earth Views reingezogen, ja, zum Chillen. Wirklich cool. Und ich war immer begeistert. Die Musik, vor allem damals, als noch das Ganze gemacht wurde von, ach, wie heißt die nochmal? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, da bin ich krank. Oral Float, natürlich, Oral Float. Die haben ja einige Reviews gemacht und phänomenal geniale Chill-Out- und Ambient-Tracks da gemacht. Ich würde jetzt gerne ein paar abspielen, aber ja, das darf ich natürlich nicht. Warum darf ich das nicht? Wegen der GEMA darf ich das nicht. Und die hat tatsächlich auf BA Alpha, ja, für ein Eklat gesorgt, denn zunächst mal wurde angekündigt, dass oder wurde auch aus am 7. Januar dieses Basenet aus dem Programm genommen, wegen steigender GEMA-Beiträge für die Musikuntermalung. Ja. Und offenbar wäre da eine siebenstellige Summe allein für die Musik angefallen. Ja. Und das hat BA Alpha gesagt, das können wir, das wollen wir nicht machen. Ja, unglaublich. Und jetzt zumindest ein Lichtblick. Trotzdem möchte der Bayerische Rundfunk ab dem 4. Februar wieder mit den Ausstrahlungen weitermachen. Und wie das genau gemacht wird, ist dabei noch völlig offen. Denn wie gesagt, die GEMA möchte Geld haben, bei Bayerisch Rundfunk möchte nicht so viel zahlen. Jetzt wird gemutmaßt, dass eben auch freie Musik, also GEMA-freie Musik unter Creative Commons Lizenzen verwendet werden. Und das hatten auch Blogger gefordert. Und da muss ich sagen, das wäre natürlich eine schöne Chance für lizenzfreie Musik, für die Creative Commons License, wenn da jetzt offiziell sowas gemacht würde, ja. Auch könnte da, und das will ich nicht hoffen, der Bayerische Rundfunk das eigene Orchester mit eigenen Kompositionen quasi nutzen, um da die Musik in der Untermalung zu machen. Das hoffe ich, hoffe ich nicht, ja, dass es gesehen, weil es gibt schon schöne Chill-Out-Musik unter der Creative Commons License, was es nicht gibt, meiner Meinung nach, für meinen Musikgeschmack, ja. Schöne Musik vom Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks. Gut, aber die GEMA versucht hier alles kaputt zu machen, offenbar, was geht. Oder sie versucht es vielleicht nicht wirklich direkt, sondern die Gier ist offenbar so groß, dass hier alles Mögliche kaputt gemacht wird. Offenbar verlieren die komplett die Übersicht, was das wirklich bedeutet. Und es lohnt sich schon fast gar nicht mal, sich darüber aufzuregen, denn mittlerweile dürfte jeder kapiert haben, dass die GEMA Kultur nicht fördert, sondern kaputt macht mit dieser Haltung. Und dass die GEMA endlich abgeschafft werden muss und andere Systeme zur Vergütung für Künstler, was die GEMA schon lange nicht mehr ist, etabliert wird. Weil wir gerade noch von Kaputtmachen sprechen, J.J. Abrams hat es ja schon geschafft, das Star Trek-Universum kaputt zu machen mit dem letzten Star Trek-Film, ja, da ja voll bespickt war mit Ungereimtheiten. Das Star Trek-Universum ist komplett vernichtet worden im Prinzip, ja, alles total unlogisch geworden. Und klar, ein so als 0815 Popcorn-Action-Streifen ist der super gut. Aber als Star Trek-Film ist das die totale Katastrophe. Ja, wenn man sich mit dem Star Trek-Universum auskennt, ist das Horror. Und jetzt haltet euch fest, der gute J.J. Abrams, der ist nun auch für Star Wars verantwortlich. George Lucas wollte ja nicht nach der Übernahme von Disney und deren Ankündigung, dass es weitere Star Wars-Filme geben wird, wollte da nicht mitmachen. Und jetzt hat eben tatsächlich dieser J.J. Abrams Star Wars bekommen. Und könnt euch also darauf gefasst machen, dass Star Wars genauso kaputt gemacht wird wie Star Trek. Am besten ist man wird denn die Filme, wenn es wirklich so ist, wie ich vermute, vollkommen ignorieren. Genau wie ich das auch mit dem Star Trek Film gemacht habe. Den habe ich mir angeschaut und habe beschlossen, das ist niemals passiert in diesem Universum. Und habe das erfolgreich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ja, die Handlungen, die da drin vorkamen. Und ich glaube, das muss ich dann auch mit dem Star Wars machen. Aber es ist schon ziemlich heftig, dass man jetzt diesen Menschen erlaubt, auch noch das Star Wars-Universum kaputt zu machen. Zählen denn heutzutage schnöde Zuschauerzahlen alleine? Es ist doch unfassbar. Unfassbar. Das wird ein super geiler Actionfilm, da wird es bestimmt abgehen wie's Tier, ja. Gedanken muss man sich da keine machen. Ja, was ist Star Wars? Ja, egal, ja. Hauptsache, guck mal, oh, die Lichtschwerterduelle, Wahnsinn, ne? Ich weiß nicht. Ich bin entsetzt. Ich hoffe. Nee, eigentlich kann man da nichts mehr hoffen. Das scheint ja wohl schon beschlossene Sache zu sein. Aber ich finde es schon traurig und ich bin entsetzt. Ja, auch. Tja, was soll man machen? Unglaublich. Ich ignorieren. Einfach ignorieren. Was man auch konsequent offenbar ignoriert hat, oder es ist einem nicht aufgefallen, die Mickey Mouse war übrigens schon früher in Star Wars Filmen zu sehen. Ne, ernsthaft. Eindrucksvoll belegt wurde das durch einen Beitrag von ich glaube Pop Culture Geek nennt sich das, die Seite. Ja, oder ja, im Star Wars Blog war es auch zu sehen, genau. Vom Pablo Hidalgo. Der zeigt hier eindeutig, dass in den Filmen, in der Szene bei Das Imperium schlägt zurück, eindeutig Mickey Mouse Embleme zu sehen waren auf den Monitoren, ja, bei der Schlacht. Also, das war ja schon eine dunkle Vorahnung, dass Star Wars irgendwann mal von Disney übernommen wird. Ja, und tja, so ist es passiert. Der Kreis ist geschlossen. Ja. Ich würde gerne wissen, was Abrams aus Darth Vader macht. Nein! Nein! Ich werde wahnsinnig. Gut, dann haben wir noch was, das mindestens genauso aufregend ist. Und da muss ich sagen, tja, ich hätte es ja nicht anders gedacht. Der Film über Apple, ja, der Film heißt Jobs, ja, Blödsinn. Und Steve Wozniak hat da jetzt einiges davon gesehen und er hat klipp und klar gesagt, wir haben niemals solche Rollen gespielt oder solche Interaktionen geführt, wie es jetzt im Film zu sehen war. Er ist noch nicht mal sicher, was das eigentlich darstellen soll. Ja, und die Darstellung der Charaktere, also die Personalitäten, die sind persönlichen Ausstrahlung sozusagen, die sind komplett falsch dargestellt, sehr falsch. Und da muss man schon sagen, ja, lieber Wozniak, lieber Woz, hast du denn sowas nicht erwartet? Das war ja wohl vollkommen klar. Ich meine, der Film, das schreit ja nur so von hier, wir werden alles Mögliche sagen, was ihr hören wollt, nur damit wir mehr Zuschauer kriegen. Und ja, super gut. Also das ist ja, das ist, ich weiß noch nicht genau, wo ich das auch einordnen soll. Ist das eine Propaganda? Ist es ein Propagandafilm für Apple? Oder ist es einfach nur ein Film, der auch wieder nur möglichst viele Zuschauer reinlocken will, egal was interessiert uns denn Moral oder sonst irgendwas, oder wie die Charaktere wirklich waren. Ja, wir erzählen einfach einen Mumpitz und verfälschen die Geschichte somit sogar noch. Ja. Ich bin entsetzt. Wer die wahre Geschichte in Filmform sehen will und nicht im Buch lesen will, zum Beispiel I, Was, da zeigt Wozniak die Geschichte auf, wie sie tatsächlich war. Wer das gerne in Filmform sehen will, sehen möchte, da könnte sich mal The Pirates of Silicon Valley anschauen. Da kann man dann auch sehen, welche Wechselbäder der Gefühle Jobs da mitgemacht hat und dass er wirklich krank war, ja, psychologisch. Und da kann man das deutlich sehen, dass das vielleicht natürlich hier als Nachruffilm nicht besonders beliebt wäre, ist mir auch klar. Ja, aber man muss ja die Geschichte nicht so verfälschen. Der Film ist also reine Fiktion, ist falsch. Und eben die Leute, die das miterlebt haben, an erster Stelle, wie eben Steven Wozniak, der ja Apple auch mitgegründet hat, da muss man sagen, das ist eindeutig, was man davon halten soll. Dieser Film ist ein Märchenfilm, der überhaupt nichts mit der Realität gemeint hat. Und die Schande wird sein, dass viele Leute sich das angucken und es glauben, dass es tatsächlich so gewesen wäre, wie in dem Film dargestellt. Echt schlimm. Ich muss vor dem Film warnen, am besten nicht angucken, genau wie vielleicht die Star Wars-Filme, weil das ist ja lachhaft, das ist unfassbar. Und ich befürchte, dass wenn man sich den Film einmal angeguckt hat, dass nie wieder sein Gedächtnis frei ist von diesem Mumpitz, von diesem Humbug, der dort gezeigt wurde. Also Warnung vor diesem Film Jobs. Schon alleine wegen der Schreibweise. Kleines J, großes OBS. Also, nee. Hausaufgaben, Hausaufgaben, ja. Sonst kann ich dazu nichts sagen. Gut. Oh, ein Kommentar kann ich dazu vielleicht auch loswerden. Ja, auf der Seite, die ich verlinkt habe, da schreibt ein DJ Wilkins, er hat einen guten Namen für den Film, man sollte den noch umbenennen in Eye Full of Shit. Oh ja, genau, das wäre eine gute Sache, glaube ich. Als letztes komme ich zum Super Bowl. Einmal im Jahr Super Bowl-Zeit, ja, und dieses Jahr hat San Francisco und die Baltimore Ravens den Kampf gewonnen, in den Super Bowl zu kommen. San Francisco sehr spektakulär, wie ich finde, mit einem ja relativ unerfahrenen Quarterback noch, kann man sagen, den Köpernick oder Kaepernick. Ja. Ich denke immer an den Hauptmann von Köpernick, wenn ich den Namen lese. Und dieser Kaepernick, der schmeißt wirklich sehr gut. Ja, sprich, als Quarterback ist er toll, er kann rennen. Rennen, ja, wie ein Running Back. Er kann werfen wie ein Quarterback. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Die Baltimore Ravens, auch die haben natürlich gut gespielt, klar schon, wären sie nicht im Super Bowl. Aber so richtige Highlights habe ich da, Entschuldigung, keine gesehen. Ja. Und warum der schon jetzt in die Geschichte eingehen wird, der Super Bowl, ist damit begründet, dass die Trainer, die Coaches von Baltimore und von San Francisco 49ers tatsächlich Brüder sind, Zwillingsbrüder sogar noch. Und da steht sich John Harbaugh gegenüber. Und ich muss schon sagen, das ist sehr, sehr kurios. Ja. Harbaugh gegen Harbaugh. Wer gewinnt? Harbaugh. Ja, also die Familie kann schon ziemlich stolz auf die beiden sein. Ja. Egal, wer gewinnt, ob jetzt die 49ers gewinnen oder die Ravens, die Familie gewinnt immer. Ne? Oh, die Familie gewinnt ja immer. Ich muss schon sagen, faszinierend. Ja, das erste Mal in der Geschichte des Super Bowls, dass eben zwei Brüder sich gegenüberstehen. Und tja, das kann natürlich auch einige Konflikte hervorbringen. Zu wem hält jetzt eigentlich der Vater der beiden bei ihrer Coaching-Karriere ziemlich geholfen hat und auch selbst Coach war? Ja. Er hat immer wieder mal Tipps und Tricks ja, gegeben und auch immer lautstark seine Meinung geäußert. Ja. Und jetzt, tja, gibt's da für den einen oder anderen dann eben doch mehr oder weniger Pluspunkte? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich möchte nicht in der Haut stecken von den Eltern jetzt erstmal oder vor allem von dem Vater. Die Brüder hingegen, die können sich schon mal freuen auf eine Party. Irgendeiner von denen wird bestimmt eine Party schmeißen. Allerdings war auch schon zu lesen, dass die Habo-Brüder jetzt untereinander ja noch nicht mal so telefonieren, großartig, denn offenbar wollen sie es ein bisschen, ja, so ein bisschen Distanz gewinnen, ja, gegenseitig, was ich auch durchaus verstehen kann. Ich meine, die haben sowieso nicht jeden Tag miteinander telefoniert. Das war schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rivalität auch, ja. Und also man kann es auch durchaus negativ sehen. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mal positiv, dass sie jetzt nicht hier sich gegenseitig zu stark absprechen. Ja, also das ist doch, ne? Das ist doch auch immer eine Gefahr, dass vielleicht der ein oder andere denkt, jetzt hier der Ausgang des Spieles würde zwischen den beiden eben so verabredet sein. Ja, vielleicht auch deswegen momentan eher Distanz zwischen den beiden Brüdern. Und ich bin aber sehr, sehr sicher, dass nach dem Spiel sich die beiden Brüder in den Arm fallen werden. Ja, egal wie es ausgeht, klar. Und der eine wird für den anderen doch ein paar nette Worte haben, wie vielleicht: Sig, ich habe immer gegen dich gewonnen. Du hast nie eine Chance gegen mich gehabt. Ja. Gut, das wär's dann wieder für diese Woche von der Rios Wochensicht. Und wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen, Kritik habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Da freue ich mich sogar drauf. Auch wenn ihr eigene Artikel oder Beiträge habt, die ihr gesprochen mir schicken wollt oder vielleicht auch in Schriftform, dann trage ich sie vor, von Themen, die euch vielleicht interessieren. Auf Google Plus könnt ihr mich finden unter Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben, plus Rios Wochensicht, oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Und damit bleibt mir nichts weiter, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!